We'll be right back. vor sieben. Hier ist eins live. Jürgen Domian ist da. Ja. Hallo. Ja, Freude. 10 Minuten später heute. Ja, woran lag das? Weil wir überzogen haben? Oder? Nee, am Fernsehen. Am Fernsehen. Das ist immer gut zu sagen, Jürgen. Es lag am Fernsehen. Ja. Lasse ist auch da? Ich bin auch da. Hier bin ich. Lasse, da bin ich. War beim Friseur und sieht ganz ordentlich aus. Danke. Du hast heute ein ausgesprochen hübsches Hemd an, Jürgen. Pass mal auf. Lasse, gib doch mal deinen Adventskalender. Ja. Hast du das Türchen für den vierten schon auf? Nee, ich habe nur den ersten aufgemacht. Oh, dann hier, Jürgen. Hier, wo ist der vierte? Jürgen, hast du einen Adventskalender zu Hause? Nee, so einen Schnickschnack habe ich eigentlich nicht. Oh, ey. Es steht nichts drin, es ist nur eine Schokoladenkugel. Was ist denn bitte? Ich glaube, es häkelt. Es steht nichts drin. Es ist nur eine Schokolade drin. Eine Kugel. Ja, verrückte Sache. Die schenke ich jetzt Lasse. Ich kann vor der Sendung keine Schokolade essen, weil... Weil es schleimt. Ja, genau. Das kennt ihr ja auch. So. Als alte Profis. Ach, okay, Junge. Ich wünsche dir eine schöne Sendung. Dankeschön. Ich packe meine Tribute to Jimi Hendrix Platte und meine Bonnie M Platte wieder ein. Das ist ein Riesenerfolg. Ich möchte gerne mal den, wie sagt man, den Kaufpreis nochmal sagen. Okay. 10 Euro auf Flohmarkt für eine Bonnie M-Platte. Die ursprünglich Sabine. Mal 19,90 Mark gekostet Wahnsinn. Hat, wie drauf schon. Das ist lustig. Mein allererstes Interview mit einem Musiker oder Musikern war mit Bonnie M damals. Mit Frank Farian, ja. Oder? Nee. Ja, Frank Farian und auch einigen von den, Sängern, Girls. In Anführungszeichen. Du hättest auch 10 Euro dafür gegeben, oder? Nee, nicht mehr. Ey, sag mal, werd nur ich über den Tisch gezogen, oder was? Mach mich nicht fertig. Ich verabschiede mich jetzt. Ja, ich muss rüber. Du musst rüber. Ja. Du bist jetzt gleich dran, ja. Jung. Schöne Tschüss, Sendung. Dann. Tschüss. Lasse, hör mal, komm gut nach Hause, Junge. Mach ich. Sehen wir uns vor Weihnachten noch? Kann sein. Ich glaube nicht. Oder? Nee. Nee, dann. Weil Mike ist ja nächste Woche wieder da. Das stimmt, ja. Gut. Das stimmt. Frohe Weihnachten. Ja, dir auch. Feier deinen Geburtstag schön. Das mache ich. Ja, und guten Rutsch. Dir auch. Tschüss. Ja. Und euch sage ich gute Nacht und viel Spaß jetzt mit Jürgen Domian. Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Nun sind wir da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Etwas verspätet, aber das wussten wir gestern schon, dass es heute ein bisschen später anfängt. Ich hab's gestern versemmelt zu sagen. Aber nun sind wir da. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht, wie immer freitags. Also, ich bin gespannt. Wer gerne mit mir sprechen möchte, egal über was, der möge sich bitte melden. 0800 220 5050 oder mailen domian@wdr.de. Tanja ist meine erste Anruferin. Hallo Tanja. Ja, hallo Domian. Ich höre dich sehr gut. 24 Jahre alt.